Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Ein abgeschiedenes rumänisches Kloster, der Selbstmord einer jungen Nonne und die Ermittlungen des Vatikan. Am Donnerstag kommt der Thriller The Nun, auf Deutsch Die Nonne, ins Kino. Ein düsteres Horrormärchen. Wir widmen uns aber jetzt nicht dem Genre der Horrormärchen, sondern dem der Nonnenfilme. Denn Nonnenfilme bieten nicht nur Horror oder verdeckte Erotik, sondern auch große moralische Fragen für die angehenden Gottesdienerinnen. Hartwig Tegler mit den Top 5 der spannendsten Nonnenfilme. Würden Sie jetzt den Film starten? Jede Schwester muss wissen, dass sie beim Eintritt ins Kloster ihr Leben zum Opfer bringt. Lust auf den Film? Platz 5. Opfergang einer Nonne von Philippe Agostini. 1959. Eine Variante des Genres, der Nonnenfilm als Heiligenbild. 1794. Während der Französischen Revolution werden die Nonnen von Compiègne guillotiniert, weil sie ihre Ordensgelübde nicht brechen wollen. Diese Welt ist aufgeteilt in Gut und Böse. Gut die Nonnen, die furchtlos für ihren Glauben in den Tod gehen. Böse die Jakobiner und ihre Schreckensherrschaft. Dass die Revolution von 1789 auch explodierte als Widerstand gegen die Privilegien und den Willkür des Klerus, wird ausgeblendet, denn sonst wäre Opfergang einer Nonne ja kein Heiligenbild. Die Macht des Klerus im katholischen Irland war bis tief ins 20. Jahrhundert noch nicht gebrochen. Du hast eine sehr schlimme Sünde begangen. Platz 4. Die unbarmherzigen Schwestern von Peter Mullen, 2003. Bitte lass mich nicht hier! 1960er Jahre. War ein Mädchen zu hübsch und nach Meinung der Eltern damit anfällig für Sünde, wurde es unter Nonnenaufsicht gestellt. Gleiches drohte Mädchen, die vergewaltigt wurden und wagten, darüber zu sprechen. Gewalt, Erniedrigung, Ausbeutung erlebten diese jungen Frauen in den berüchtigten Magdalenenheimen. Ungehorsam dulden wir hier nicht. Margaret, eine der Gepeinigten, steht eines Tages vor einer offenen Klostertür. Sie könnte ihr Gefängnis verlassen, aber sie weiß nichts mit der, ja, drohenden Freiheit anzufangen. Sie bleibt. Was für ein Bild der Macht einer totalitären Institution, die sich wie ein Krebsgeschwür in das Innere hineingegraben hat. Platz 3. Die Nonne von Jacques Rivette, 1966. 1966 verboten, Vorwurf Blasphemie. Rivettes Verfilmung von Denis Diderots Klassiker dieser kritischen Auseinandersetzung mit der Institution des Klosters. Suzanne, gezwungen Nonne zu werden, wird mit der Brutalität, dem Sadismus und der Scheinheiligkeit verordneter Religion malträtiert. Am Ende flieht sie, wird Prostituierte und begeht Selbstmord. Aber da das Kino im Hässlichen auch immer die Welt der Schönheit miterzählt, bleibt tief in Erinnerung das Gesicht von Anna Karina als Suzanne, eingerahmt von der Haube und dem Schleier der Nonne. Die Gewalt und die reine Schönheit. Ein Widerspruch, den wir im Kino aushalten müssen. Platz 2. Geschichte einer Nonne von Fred Zinnemann, 1959. Auch Fred Zinnemann wusste natürlich, was es für die Leinwand bedeutet, wenn er das Gesicht der Natascha Rostova aus Krieg und Frieden oder das der Sabrina aus Billy Wilders Film, wenn er also das Gesicht von Audrey Hepburn mit Nonnenhaube und Schleier umkleidet. Kinomagie, wieder reine Schönheit. Auch davon lebt der Nonnenfilm, ebenso wie von seiner unterschwelligen Erotik. In Die Nonne geht die Belgierin Gabrielle, Arzttochter, Ende der 1920er Jahre freiwillig ins Kloster, verlässt es am Ende aber wieder. Ihren eigenen hohen moralischen Ansprüchen kann sie nicht gerecht werden. Ich gehöre nicht mehr in ein Kloster. Ich trage das Kreuz Christi über dem Herzen und bin mit Hass erfüllt. Ich weiß nicht einmal, ob ich eine gute Christin bin. Deswegen geht Audrey Hepburn ohne die Nonnentracht am Ende zurück in die Welt. Agata Czebuchowska, die Ida spielt, wird den entgegengesetzten Weg gehen. Platz 1. Ida von Paweł Pawlikowski, 2013. Als die Novizin, noch heißt sie Anna, das Gelübde ablegen will, schickt sie die kluge Oberin, 1960er Jahre Polen, in die Welt, zu ihrer Tante. Sie ist ihre einzige Verwandte. Ist das denn nötig, ehrwürdige Mutter? Ja, Anna. Anna soll sehen, was der Mensch ist. Sie erfährt von ihrer Tante, dass sie eigentlich Ida heißt. Du bist eine Jüdin. Idas Familie wurde im Holocaust von polnischen Nachbarn versteckt. Doch nur Ida hat in einem Waisenhaus überlebt. Sie und ihre Tante treffen auf den polnischen Bauern, der die Levensteins versteckt hat. Wir wollen wissen, wo sie begraben sind. Ich habe sie im Wald versteckt. Und dann hast du sie getötet. Am Ende, als die junge Jüdin ihre eigene Geschichte im Holocaust und ich, warum bin ich nicht hier? Und die Welt damit erfahren hat, legt sie wieder ihre Tracht an. Hier ist das Abschlussbild eines voller Würde, wenn Ida den Weg zum Kloster zurückgeht, ganz überzeugt davon, nun das Gelübde abzulegen und Nonne zu werden. Hartwig Tegler mit seiner Top 5 der Nonnenfilme aus Anlass des Thrillers The Nun, der am Donnerstag in die Kinos kommt. Sie finden die Liste wie gewohnt unter deutschlandfunkkultur.de/vollbild.